herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der abstrakten Suche der Biografie mit und von Wizard of Avignon. Hallo ihr Lieben, vor geraumer Zeit bei Eurovision Contest hat ja Lena gewonnen. Ich habe ja darüber nicht wirklich berichtet, ich war einfach nur froh, denn ich mag das Mädel wirklich super. Also das Lied und das Ambiente und alles, das stimmte sehr, sehr, also das stimmte einfach. Und nicht zu der Zeit, aber etwas früher gab es eine bosnische Gruppe, die heißen Regina. Die haben Bosnien vertreten. Die kamen nicht so weit, aber die waren auch nicht wirklich sehr dahinter. Das Lied war wirklich geil. Ich stelle euch mal, also ich erinnere euch mal wieder daran, denn das Lied kann man kostenlos runterladen. Also Regina mit Bystra Voda. Das waren Regina mit Bystra Voda und die sind immer noch im Hintergrund. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das jetzt hören könnt. Auf jeden Fall, wieso spreche ich über den Eurovision Song Contest? Und zwar ist die Tatsache, dass es ja irgendwie vor geraumer Zeit dieses für Düsseldorf, also in Düsseldorf, wählt euren neuen Song, euer Lena-Lied, dass sie vorstellen soll. Sie wird 12 Lieder, also sie sang 12 Lieder und ihr könntet euch entscheiden, welches dieser Lieder sie beim Eurovision Song Contest singen soll. Und ich weiß nicht, was ich darüber halten soll. Ich finde es einfach, keine Ahnung, ich mag Stefan Raab, ich mag Lena, aber was soll der Quatsch? Ich meine, die tritt wieder an, das ist so wie das Comeback von Michael Schumacher. Also bitte Leute, ihr habt was erreicht, bleibt dabei, macht andere Sachen, versucht's nicht nochmal, was soll der Quatsch? Wirklich, also so wie Schumi, nach 6 Meistertiteln muss er wiederkommen und dann irgendwie den 11. Platz zu belegen oder so, keine Ahnung. Gut, er hat gekämpft, es war super, aber hallo, was soll der Quatsch? Und genauso, liebes Deutschland, ihr habt so großartige Sachen und dann macht ihr so einen Schwachsinn. Entschuldigung, ich muss das jetzt einfach mal sagen. Ihr braucht nicht meiner Meinung zu sein. Ich will keinen Support, ich will aber auch keine Hass-E-Mails. So nach dem Motto, was weißt du, blöder Bosnier und was weiß ich, Schimpfwort und kümmere dich um deinen Dreck und was weiß ich. Aber auf jeden Fall, Lena, nochmal, muss das wirklich sein? Naja, also, ich weiß nicht, wie das wird, aber ich prognosiere kein sehr gutes Ergebnis. Vielleicht habt ihr Glück und die gewinnt wirklich wieder mal. Doch, liebe Leute, mal ganz unter uns, glaubt ihr an Wunder? Ich glaube an Wunder, aber nicht an solche Wunder. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Ich werde sogar für Deutschland anrufen, ich verspreche es. Wie seit schon 5 Jahren rufe ich immer wieder für Deutschland an. Und egal, ob mir das Lied gefällt oder nicht, das ist halt eben so ein Verbleibsel eines Pseudonationalismus, den ich in mir hege oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall 12 Points for Lena, wieder mal. Und sollte die wirklich gewinnen, übergibt sie dann den Pokal an sich selbst oder wie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Lena nochmal, oh Gott, das wird ja lustig. Naja, auf jeden Fall viel Glück, liebes Deutschland, und keine Ahnung, bleibt sauber. Servus, das war's von mir und diesem fauvistischen Dialekten-Podcast in dieser Folge, die mir ein bisschen auf die Nerven geht, denn ich kapiere es nicht. Lena nochmal, super. Naja, ich verbleibe mit einem Servus, euer Rom Vagabund.